ist unser Viertel, unsere Gegend, unser Hood, Mann. Vielleicht wird sich hier was ändern, doch die Frage ist nur wann. Wenn du abends nach Hause kommst, bist du nie sicher. Doch so ist und bleibt das Leben hier als Jugendlicher. Das ist unser Viertel, unsere Gegend, unser Hood, Mann. Vielleicht wird sich hier was ändern, doch die Frage ist nur wann. Wenn du abends nach Hause kommst, bist du nie sicher. Doch so ist und bleibt das Leben hier als Jugendlicher. Hier in 651 ist das Leben echt hart, hier gibt es keinen, der dich vor Scheiße Bombe wart. Hier sind alle kriminell und das kannst du mir glauben. Unsere Gangs dafür bekannt, dass wir Leute ausrauben. Jeder macht sein Ding, will krasser als der andere sein. Doch fightest du dich, glaub mir, bist du nie allein. Hier hat niemand Angst, jeder hat hier Waffen bei. Egal ob Deutscher, Türke, Arab, Kurde oder Thai. Das ist unser Viertel, unsere Gegend, unser Hood, Mann. Vielleicht wird sich hier was ändern, doch die Frage ist nur wann. Wenn du abends nach Hause kommst, bist du nie sicher. Doch so ist und bleibt das Leben hier als Jugendlicher. Das ist unser Viertel, unsere Gegend, unser Hood, Mann. Vielleicht wird sich hier was ändern, doch die Frage ist nur wann. Wenn du abends nach Hause kommst, bist du nie sicher. Doch so ist und bleibt das Leben hier als Jugendlicher. Gegen Reinickendorf und Wedding hast du keine Chance. Wir leben hier im Ghetto, fast so wie in der Bronx. Kennst du ihn schon, unser Nauener Platz? Wenn du Drogen suchst, findest du hier sicher dein Schatz. Hier findest du alles, Hot, Koks, Speed, Heroin. Ich sehe hier 13-jährige Kids, so ihr Geld verdienen. Cruise ich weiter, Osloer Straße angekommen. Sehe ich die Penner-Battle-Bande wieder völlig benommen. Sie haben gerade wieder mal Heroin zu sich genommen. Egal, hier in 651 habe ich meine besten Atzen. Alle Jungs aus Resi, mit uns macht keiner Faxen. Und wir haben ja noch unser märkisches Viertel, Sido, B-Tight und die grüne Medizin. Alles Leute aus dem V, die jetzt ihr Geld verdienen. Weitmannsfluss, Tegel, Lübars und Schönholz. Auf diese Gegenden sind wir hier besonders stolz. Das ist unser Viertel, unsere Gegend, unser Hood, Mann. Vielleicht wird sich hier was ändern, doch die Frage ist nur wann. Wenn du abends nach Hause kommst, bist du nie sicher. Doch so ist und bleibt das Leben hier als Jugendlicher. Das ist unser Viertel, unsere Gegend, unser Hood, Mann. Vielleicht wird sich hier was ändern, doch die Frage ist nur wann. Wenn du abends nach Hause kommst, bist du nie sicher. Doch so ist und bleibt das Leben hier als Jugendlicher. Yeah, ich grüße und danke all meinen Homies. GFC vor allem, meine Jungs, die meinte mir stehen. Und alle Jungs aus Schönholz.